ZFM klingt gut. Aber für unsere Fördermitglieder klingt es noch besser. Als Freundin oder Freund von BadFM hört ihr unseren Stream in höherer Klangqualität und ohne Trailer wie diesen. Schon für 60 Euro im Jahr. Jetzt Mitglied werden über die BadFM Homepage, Menüpunkt Freunde. Guter Sound braucht gute Freunde. FM. Es ist 21 Uhr. Willkommen zu Lost in Transmission auf Byte FM. Jetzt ist der Herbst ganz, ganz brutal da und wir versuchen eben trotz der drückenden Stimmung, die er verbreitet, Positives abzugewinnen, Freude an der Schönheit zu empfinden. Zum Beispiel bei einer neuen Single von Mozart Estate, die heißt zwar Summer is Here, aber es geht vor allem um Herbstdepressionen. Hier von Mozart Estate hat eigentlich doppeltes Hitpotenzial zum Frühlingsanfang, wenn man sich fühlt, als sei der Sommer schon da. Und jetzt als Hoffnungsschimmer zum Überwinden der Herbstdepression. Ihr hört Lost in Transmission auf Byte FM. かわいくてお金持ちの男の子 気の利いた男の子 しくて可愛くてお金持ちの男の子本当に近頃不景本当に世界は不景本当に近頃つまんない本当に世界はつまんない本当に神様あなたは不幸かい気の利いた気の利いた Depression von Pizzicato 5 und es klingt gar nicht so deprimiert und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Haltung zum Herbstanfang und das versuchen wir hier auch in Lost in Transmission heute so ein bisschen dem Herbst durch Schönheit entgegenzuwirken. Das versuchte in den 80ern auch schon das Label The Compact Organization, das wie auch L Records ein großer Einfluss auf den Shibuya K-Stil in Japan, mit dem man die Pizzicato 5, die wir gerade gehört haben, assoziiert. Zwischen Labels wie Rough Trade, Mute und Factory passten die nicht so richtig rein, sagt Labelgründer Todd Taylor. Warum, das sage ich gleich. Von diesem Label, The Compact Organization, Werner Lind, Wild Strawberries. Wild Strawberries von Werner Lind erschienen auf The Compact Organization. Ein Label, das sich Anfang der 80er gegen den Post-Punk-Vibe stellte, gegen die jugendlichen Verzweiflungshymnen und ja, schmirgelpapierartiger Musik in handkopierten Plattenhüllen. Labelgründer Todd Taylor sagt, dass ihre Vorstellung, also die von den Post-Punk-Labels, die Pop-Vorstellung war, alles möglichst real zu machen und sich gegen Image und Verpackung zu stellen. The Compact Organization liebte hingegen Image, sagt Todd Taylor, waren völlig gegen alles, was real war und wollten sogar, dass alles nur vorgetäuscht war. Schöne B-52s-artige Band hat wenig rausgebracht auf diesem Label. Shake Shake mit dem Song Shake Shake. Tokimeki Tante von Satoko Shibata, El Teresa und Le Makeup. Ein Song, der mir heute vom Algorithmus ins Postfach gespült worden ist. Ich fühlte mich, als sei ich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, denn ich erinnere mich nicht, irgendjemand von denen zu folgen. Aber der Song gefiel mir sehr gut. Satoko Shibata war noch nicht geboren, als ich 1982 in London Frank Chickens gründeten, ursprünglich auch aus Japan, mit We Are Ninja. As high as Fujiyama, inside the which means heavy armor. I can walk on water, jump on the cloud, live under the sea. Anta mo ninja, watashi mo ninja, metsubushi nagete doron doron. Anta mo ninja, watashi mo ninja, metsubushi nagete doron doron doron. Drain of Yokohama. Hakujan! I beat up alligators. Afterwards, ofuro ni haitta. That means take a bath. I can disappear in flood and fire. I can see through mist and climb on glass. Anta mo ninja, watashi mo ninja, metsubushi nagete doron doron. Anta mo ninja, watashi mo ninja. I can spin very fast. When I spin, don't be around. Kiki Mike, I'll cut you into two. Spot. We can change our shape. We can change our looks. To change some joy. FM. Bazooka, I Dream of Naomi, featuring Yodika Hanashima, die als Bauchtänzerin eigentlich nach Israel kam, aber dann Musik ja, mit Uwe Bazooka und auch Sababa 5 gemacht hat. Ihr hört Lost in Transmission auf Byte FM und in dieser Herbstausgabe betreten wir jetzt das schöngeistige Terrain, auch so ein bisschen cinematisch ausladend. Kaliuchis von ihrer Deluxe-Edition ihres Albums Sincerely, Cry About It. FM. Ennio Morricone mit Zona. Ihr hört Lost in Transmission auf Byte FM. Ennio Morricone und seine Soundtracks gehörten zu den großen Inspirationen von Swing Out Sister, die in den 80ern, spätestens ab ihrem Album Kaleidoscope World, in dieser Hinsicht ziemlich einzigartig waren, indem sie das in ihre Musik mit aufnahmen. Auch die großen Arrangements von Jimmy Webb gehören dazu. Und den fragten sie für Kaleidoscope Worlds, ob er vielleicht was arrangieren möchte. Hatten sich niemals erhofft, dass er antwortet. Aber er saß dann im nächsten Flugzeug nach Großbritannien. So geht die Legende. Arrangiert hat er hier das Orchester in Precious Words. Ganz, ganz wunderbare Streicher. Another strange awakening. Another memory on its way. Another night in an empty room. Another throwaway day. Precious words are all that I have. Windward aus dem neuen Album von Sven Wunder aus Stockholm. Daybreak heißt die LP und das passte für mich ganz wunderbar zu dem cinematischen Vibe von Swing Out Sister mit Jimmy Webb zusammen. Hören wir noch einen Song aus dem Album. Take a Seat. Take a Seat aus Sven Wunders gerade erschienenem Album Daybreak. Ihr hört Lost in Transmission auf Byte FM und bei diesen funky Grooves und Flötensounds musste ich an so japanische 70er-Aufnahmen denken, auch funky Grooves mit Shakuhachi. Ich weiß nicht, was das hier jetzt für eine Flöte war. Hören wir mal als Beispiel Kifu, Mitsuhashi und Kiyoshi Yamaya. Akita Obako, das heißt, glaube ich, Mädchen aus Akita oder Jungfer aus Akita. Akita ist eine Gegend, passt aber auch zum Herbstthema, denn das heißt wörtlich Herbstfeld. Thank you. Byte FM. A souffle David with Chanel number 5. Take a look. Here's a self-eaten scrapbook. Beauty created with a palette light. Take a look. Here's a self-eaten scrapbook. They may grow old, but the image will stay the same. Beauty created with a palette light. Take a look. She's 77 and she looks her age. She looks 18 when she's on the page. She's 77 and she looks her age. She looks far older when she's on the stage. Edith Osbert and the family knows. Take a look. Here's a self-eaten scrapbook. They may look strange, but the breeding shows. Take a look. Here's a self-eaten scrapbook. They may grow old, but the image will stay the same. They may look strange, but the breeding shows. Take a look. With your hair of gold and your eyes of blue. Take a look. Here's a self-eaten scrapbook. You could be the Narcissus of 22. Take a look. Here's a self-eaten scrapbook. He may grow old, but his image will stay the same. He could be the Narcissus of 22. Take a look. Russian ballet. However you pose, then they just won't stay. Pushing each other out of the way. Take a look. Take a look. Take a look. Take a look. Take a look. Cecil Beaton Scrapbook von den Would Be Goods erschien in den 80ern auf L Records, einem Label, das ab Mitte der 80er dem rauen Post-Punk-Grau, so 60er-Style und Verspieltheit entgegensetzte, auch mit wunderbarer Covergestaltung. Einen kleinen Ticken früher dran in all diesen Hinsichten war The Compact Organization. Wir hören den Labelgründer Todd Taylor. And his orchestra living in Legoland. Richtiger Ohrwurm, finde ich. Living in Legoland von Todd Taylor, erschienen unter anderem auf der Compilation A Young Person's Guide to Compact, 82er Compilation auf dem Label The Compact Organization, und ich finde, es hätte vielleicht mal ein Remaster verdient. Ihren einzigen Song überhaupt hatte die Band The Popheads auf diesem Sampler mit Head Pop. Today von Belbry Poli in Lost in Transmission auf Byte FM, wo ich nur noch einen Song für euch habe heute. Und das ist ein wahrhaftes Herbstmonument. Der Song Autumn Leaves in der fantastischen Version von Cannonball Adderley mit Miles Davis und anderen. Majestätisch auch gleich dieses Intro. Mein Name ist Henning Tudor Kasbohm. Viel Vergnügen im weiteren Programm auf Byte FM. Bis bald. Ciao. Thank you.